Okay, herzlich willkommen. 1968, kann ich nicht viel dazu sagen. Da war ich 16 Jahre alt in einer Klosterschule in Bayern, Amberg, Kastel bei Amberg. Das war nicht sehr lustig dort. Und das hat sich geändert, als uns der Rektor, also uns Schüler, der Rektor in die Aula gebeten hat oder bestellt hat. Dann hat er einen Vortrag gehalten und der hieß sinngemäß: Europa steht in Flammen, die Bolschewisten greifen an. Haben wir dem zugehört und aha, nachher diskutiert: Europa steht in Flammen, wo? Was? Hört sich interessant an. Bolschewisten? Wer sind die Bolschewisten? Also, alles hat einen Sinn. Der Sinn von dem Vortrag war, dass er die Studenten, respektive die Schüler, Schülerinnen, dazu bewogen hat, sich überhaupt damit zu beschäftigen und sich Informationen einzuholen. Kommunikation gab es nicht. Wir haben keinen Fernseher gehabt. Wir haben Radios gehabt, so kleine, die wir allerdings benutzt haben, um Musik zu hören, um die Beatles zu hören und nicht um Nachrichten zu hören. Das hat sich dann geändert. So kam ich eigentlich zum allerersten Mal in Kontakt mit Politik. Machen wir einen kleinen Sprung. Ich habe im Interview gestern mit dir, Lukas, behauptet, dass in der Schweiz eigentlich 68 mit 2 Jahren Verzögerung angefangen hat. Heute habe ich mir noch ein paar Notizen gemacht und habe gedacht, nee, ganz stimmt das eigentlich nicht. Es gab schon ein 68 in der Schweiz oder mindestens in Zürich. Aber das hat sich bis in die 70er Jahre hingezogen. Das heißt, man könnte es auch positiver formulieren und sagen, 68 hat in Zürich 10 Jahre gedauert. Und warum ich das so sehe, das erzähle ich. Es gibt zwei Hälften eigentlich. Es gibt die Jugendbewegung oder die Entstehung der Jugendbewegung, die Entstehung der politischen Linken oder radikalen Linken in der Schweiz mit Schwergewicht Zürich in den 70er Jahren. Und es gibt den zweiten Teil, die 80er-Bewegung. Zu denen gibt es dann auch massig Bilder. Der zweite Teil, eigentlich der Wandel dieser Jugendbewegung oder dieser Bewegung, der politischen Bewegung in der Schweiz in den 70er Jahren zu dem, was im 80 dann ausgebrochen ist. Einen roten Faden gibt es. Dieser rote Faden heißt AJZ. Diese drei Buchstaben, autonome Jugendzentren, haben schon vor 68 eine wichtige Rolle gespielt. Warum das so ist, kann ich ahnen, ich kann ein paar Beispiele sagen dazu, aber es ist eine Tatsache, dass es eigentlich in allererster Linie immer um Treffpunkte, um Jugendzentren, um autonome Jugendzentren, um Orte, wo man sich ohne Konsumationszwang treffen darf und wo es ein bisschen mehr Freiheiten gibt als in der Stadt sonst üblich. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland war, ich weiß insbesondere nicht, wie es in Weimar war. Auf dem Weg hierher habe ich gesagt, es ist eine putzige Stadt. Vielleicht, ich will niemanden beleidigen, also man kann alles Wüste auch über Zürich sagen. Und in den 70er Jahren jedenfalls war es in Zürich so, dass die Kneipen um 23:30 eine letzte Bestellrunde aufgenommen haben und um Mitternacht mussten alle draußen sein. In kleineren Städten war es sogar so, bis vor kurzem noch, dass der Dorfpolizist zum Beispiel in der Türe gestanden ist, in der Kneipe und schön brav jeden die Hand geschüttelt hat, wenn er rausgegangen ist. Also so zum Zeigen, wir wissen, wo ihr seid und was ihr treibt. Und dass wir wissen alles, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Jetzt, ich tendiere dazu, immer viel mehr zu erzählen, als ich vorgehabt habe. Und Ich werde mich also ganz strikt versuchen, daran zu halten, dass wir jetzt anfangen. Ich habe schon 5 Minuten beschissen. Und um 20:40 aufhören. Okay. Kleine Spickzettel. Sonst dauert es viel zu lange, als ich erzähle. Also, 68 fand in Zürich statt, es gab einen Krawall, der sogenannte Globus-Krawall. Und da sind wir schon beim Hauptthema. Globus, das war ein Warenhaus, ist heute noch das größte Warenhaus in Zürich. Die haben 68, also in den Jahren, irgendwie einen Neubau hingestellt anstelle des Altbaus. Und während dem Neubau gab es ein Provisorium. Dieses Provisorium, wir reden also von Zeitspannen vor 50 Jahren, dieses Provisorium steht heute noch mitten im See, in einem geschützten Gebiet, wo man eigentlich nichts bauen darf, steht also heute noch dort. Und es ist jetzt dort drin die Coop, also ein Lebensmitteldiscounter. Und das Parlament redet seit 10 Jahren, vorher das andere Parlament auch schon seit 10 Jahren, darüber, dass die dort raus müssen. Aber was macht man daraus, wenn sie raus müssen? Man kann doch ein Haus nicht einfach abreißen. Also können die weiter dort drin bleiben und Geld scheffeln. Das mit Provisorien hat auch eine lange Tradition in Zürich, aber ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Und damals, als das Provisorium also 68 frei wurde, weil der Globus ja den Neubau bezogen hat, gab es Leute, die von der Stadt gefordert haben, dass das Gebäude, das ja der Stadt gehört, das war der Deal, die bauen das dahin und nachher kann die Stadt damit machen, was sie will, dass die das für kulturelle Zwecke als Treffpunkt, bald kam das Wort AJZ, also Autonomes Jugendzentrum, irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Die damalige Stadtregierung, konservativ und vor allem, ich würde es nicht mal politisch sagen, ich würde nicht sagen reaktionär, sondern einfach strohblöd. Die dachten gar nicht daran, das zu machen, also lieber leer stehen lassen, als das irgendwie Jugendlichen, Langhaarigen zur Verfügung zu stellen. Und so kam es, wie es kommen musste. Es gab, die Leute haben ja Nachrichten gehört, haben vielleicht sogar schon Fernsehen geschaut, weiß ich gar nicht so genau. Und jedenfalls haben sie gehört, dass in Berlin was abgeht, dass in Paris sehr wohl was abgeht. Und es gab natürlich auch Linke in Zürich, auch wenn die noch mit Anzug und Krawatte rumgelaufen sind, Studenten. Es gab eine Tradition von Arbeiterbewegung in Zürich, die relativ stark gewesen ist. Es gab eine sozialdemokratische Partei, gespalten in 2 Flügeln damals wie heute. In einen linken Flügel und in einen rechten Flügel, in einen fortschrittlichen und einen konservativen Flügel. Es gab sowas wie die Partei der Arbeit, das ist die Nachfolgeorganisation der Schweizer KP, nachdem die nach dem Krieg verboten worden ist, oder vor dem Krieg verboten worden ist, nach dem Krieg dann nochmal verboten worden ist. Und ja, so das waren so die Organisationen. Die PDA war eine eher konservative, Moskau-orientierte Partei, aber wir sehen, dass das nach 68 dann ein bisschen anders geworden ist. Die haben dann eine Demo organisiert und bevor die Demo stattgefunden hat, gab es ein Konzert, leider weiß ich jetzt nicht mehr, es war irgendeine bekannte große Band, ich konnte das jetzt gerade nicht eruieren, wer das gewesen ist. Es war irgendeine große Band, die im Hallenstadion gespielt hat, vielleicht war es der Jimi Hendrix, ich bin ja echt nicht ganz sicher, also Irrtum vorbehalten. Und an dem Konzert waren Tausende von Leuten. Und am Schluss des Konzerts war die Stimmung sehr aufgeheizt und die Leute haben um Zugabe geschrien und so weiter. Plötzlich tauchten eine Hundertschaft Polizisten auf, die hinten im Backstage Aufstellung genommen haben. Die waren das ganze Konzert über dort, weil wenn da ja so komische Leute und aus Amerika und was weiß ich, also da kann alles Mögliche passieren. Da dummerweise nichts passiert ist, haben sie dann dafür gesorgt, dass noch ein bisschen Action kommt, sind dann also da rausgekommen von hinten und die Leute haben dann natürlich erst recht losgebrüllt, Stühle sind geflogen auf die Polizisten und so weiter und so fort. Und es gab dann eine veritable Schlägerei im Stadion selbst und draußen auf der Straße auch. Wobei man sich also das vorstellen muss, Wenn ich von veritabler Schlägerei rede, was sehen wir uns? Sehen wir Bilder von Hamburg G20 oder von Zürich 80er, 90er Jahre bis heute? Also wir reden da jetzt nicht von Polizisten, die da als Roboter verkleidet rumgelaufen sind, sondern die waren ganz normal angezogen, hatten einen Gummiknüppel ungefähr so lange und haben dann einfach drauf losgeprügelt, solange es gibt. Manchmal war es ihnen wichtiger, dass sie ihrem Hut nachrennen, den sie verloren haben und so. Also es war nicht zu vergleichen mit heutigen Polizeiaggressionen. Was sich dann sehr rasch geändert hat, nämlich nach diesem Erlebnis, was doch neu gewesen ist in dem Ausmaß für Zürich, kamen viel mehr Leute an die Demo für dieses autonome Globuszentrum als erwartet. Und zwar eben nicht nur Studenten. Und da waren auch wieder Polizisten vor diesem Zentrum mit Absperrgittern. Und die haben dann relativ bald angefangen, mit Feuerwehrschläuchen auf die Leute zu spritzen, die dort gewesen sind. Die Schlägerei vor 3 Tage vorher hat sich wiederholt. Und das war aber schon eine andere Qualität. Die haben also massenhaft Leute festgenommen dort, die in den Keller von diesem Globus runtergeschleppt. Das war so quasi ihr provisorisches Großraumgefängnis. Und dort Dutzende von Leuten eingesperrt und diese massiv misshandelt, dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Massiv. Es gab also Knochenbrüche, es gab Verletzte, war eine offensichtlich relativ heftige Angelegenheit. Ja, das hat dann so ein bisschen Aktivitäten ausgelöst. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung, verlasse jetzt mal 2 Jahre lang. Und wir landen im 1970 und siehe da, 1970 war auch wieder die Forderung da nach einem autonomen Jugendzentrum, AJZ. Und dieses Mal hat der Stadtrat, also wenn ich Stadtrat sage, das ist die Exekutive von Zürich, also die Regierung, zugewilligt, ein AJZ zu eröffnen. Und als Ort hat sie dafür ausgesucht, einen Luftschutzkeller gegenüber der Polizeihauptwache. Dieser Luftschutzkeller ist heute kein Luftschutzkeller mehr, das heißt, es ist heute eigentlich immer noch einer, weil jede Tiefgarage, damit habe ich gesagt, was es heute ist, jede Tiefgarage muss auch umwandelbar sein in einen Luftschutzkeller. Ich glaube, das ist überall so, also in der Schweiz auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Da irgendwie, egal. Und dieser Luftschutzkeller, jemand hat es ausgerechnet, 15 Quadratzentimeter pro Jugendlichen zwischen 18 und 20 Jahre in Zürich waren das. Damals, also dieser Luftschutzkeller war sehr schnell sehr beliebt, was nicht weiter überrascht, weil er hat all das geboten, was Zürich sonst eben nicht zu bieten hatte. Ich habe schon die frühen Schließungszeiten erwähnt. Kleine Anekdote, wie ich das selber erlebt habe. Also ich kam 70 aus der Klosterschule zurück nach Zürich und war dann also, wie alt war ich da? 18? Ja, ungefähr 18. Und als 18-Jähriger möchte man schon ab und an einen Ausgang gehen. Und wenn dieser Ausgang halt so ausschaut, dass du in eine Disco gehst, wo Gleichaltrige wie du bist, 18-, 20-Jährige, auch wieder im Anzug und Krawatte rumlaufen und der Drink 5 Franken kostet, heute ist das billig, damals war exorbitant viel, und ich habe vorher hier ein Bier getrunken, 1,80 heute. Und wir reden jetzt von einer Zeitspanne vor 40 Jahren, hatten wir in Zürich 5 Franken, also 4,50 Euro gekostet. Und dann habe ich einen Freund getroffen, der hat gesagt, du, gehen wir heute Abend mal in den Bunker, also in dieses AJZ. Und auf das habe ich gewartet, habe gesagt, ja, da wollte ich schon lange mal hin, habe mich alleine nie hingetraut. Und dann gingen wir hin und das war für mich das Paradies. Das war genau so, wie ich mir das vorstelle, dass es sein sollte, hätte sein müssen. Und von dem Tag an war ich halt mehr in dem Bunker als zu Hause. Ich war so ausgehungert nach Freiheit, nach langen Haaren, nach Kiffen, nach was weiß ich. Also ich habe ja noch nie gekifft gehabt, ich wusste gar nicht, was es ist, aber immerhin, ich wollte es ausprobieren. Das alles konnte ich im Bunker haben und machen. Und ja, so ist das gelaufen dort. 3 Monate lang war ich fast täglich in diesem Bunker. Ab und an habe ich auch dort übernachtet. Und bin aus der Schule geflogen. Und nach diesen 3 Monaten komme ich also in den Bunker. Und da ist großes Tohuwabohu vorne dran, Traube von Leuten. Bunker ist geschlossen. Die Polizei war hier und hat den Bunker geschlossen. Seien aber 10 Leute, hätten sich drin verbarrikadiert, ungefähr 10 Leute, und die wollen da nicht raus. Und wir machen jetzt vorne den Schutzkordon, falls die Polizei kommt, dass die da nicht rein können und die 10 nicht rausholen. Der Schutzkordon dauert etwa 5 Minuten. Und die Polizei kam auch, hat die Leute festgenommen und verprügelt. Verprügelt, weil ich da rumgestanden bin. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Die haben mich an den Haaren rumgezerrt, alle meine Mitstreiter auch. Ich habe daraus gelernt, das erste Mal, dass ich mich irgendwo wohlfühle, das erste Mal, dass mir was gefällt in der Stadt, in der ich lebe, wird mir nach 3 Monaten weggenommen, nicht genug damit. Ich werde zusammengeschlagen. Ich habe nicht das Geringste gemacht. Ich bin da rumgestanden. Das hat was ausgelöst. Gingen die Leute auf die Straße. Es gab das Shopville. Ein Einkaufszentrum, auch unterirdisch, unter dem Bahnhof. Das war ganz neu eröffnet. Und dort haben wir uns getroffen und Teach-In veranstaltet. Teach-Ins. Teach-Ins heißt, man sitzt oder steht. Eigentlich heißt es schon Sit-In, also eigentlich eher man sitzt, aber der Redner steht und erzählt irgendwas. Und wir haben dort Dinge erzählt und die Dinge wurden halt immer politischer. Natürlich kamen auch Leute dahin, die auch halt politischer gedacht haben und Zusammenhänge versucht haben herzustellen und über andere Sachen als nur über das geschlossene Zentrum redet. Das dauerte 1 Woche und kam die Polizei und hat alle festgenommen. Also man stellt sich vor, 50 Leute sitzen dort auf einem riesengroßen Platz unterirdisch unter dem Bahnhof. Weitere 50 stehen und hören zu, anständige Bürger, man diskutiert, es gab eigentlich keine Aggressionen, kommen Polizisten und verhaften alle. Es gab dann wieder mehr Mobilisierung. Mit dieser mehr Mobilisierung entstanden dann auch die Organisationen, ähnlich wie in Deutschland. Es gab Leute, die dieses Potenzial an enttäuschten und aufgeregten Jugendlichen, jungen Menschen in gewisse Bahnen lenken möchten, wollten und das auch mehr oder weniger erfolgreich getan haben. Es gab dann also so Organisationen wie die Revolutionäre Marxistische Liga, der Revolutionäre Aufbau Schweiz, RAS, die RAF-Sektion Zürich, das ist kein Witz. Es gab Zeitschriften, es kamen Zeitschriften auf den Markt, also wir sprechen jetzt von einer Zeitspanne von 2-3 Jahren nach 70. Die Leute, die sich da regelmäßig getroffen haben, in Treffpunkten, die es gab, die man sich auch aufgebaut hat, in ehemaligen mehr oder weniger linken Lokalitäten, das gab es auch zum Beispiel lokal, das Cooperativo war so etwas, das war ein italienisches Restaurant, wo die italienischen Arbeiter drin verkehrt sind, die sich als dezidiert linke Gewerkschafter verstanden haben, da waren wir gern gesehene Gäste Und die Leute waren also Studenten, Lehrlinge, also Auszubildende. Es waren Hippies, Freaks, Underground-Leute, Rocker. Es war also eine ziemlich bunt gemischte Melange. Das funktionierte eine Zeit lang relativ gut, später natürlich nicht mehr, weil dann kamen dann schon die Unterschiede natürlich hervor. Für uns war die Revolution vor der Haustür. Also ich war davon überzeugt, 1972 ungefähr, dass es jetzt im besseren Fall 5, im schlimmeren Fall 20 Jahre dauert und wir haben dann eine sozialistische Revolution, am liebsten eine Weltrevolution. Wir diskutierten über Politik, wir engagierten uns gegen den Vietnamkrieg, wir begannen auch nicht nur zu politisieren, sondern das Leben zu genießen. Dazu waren uns die Freaks und Hippies sehr hilfreich. Wir engagierten uns in verschiedenen Publikationen, also in diesen Zeitschriften, Zeitungen, die entstanden sind in diesen Jahren. Und wir hatten alle Monate unseren Krawall mit den lieben Zürcher Polizisten, die sehr schnell aufgerüstet haben und Wasserwerfer sich angeschafft haben. Gab es 68 alles noch nicht, 71 waren sie da. Also nach den 70er kleinen Krawall haben sie sofort aufgerüstet, immer schön, schön sauber weiter. Die Frauenbefreiungsbewegung wurde gegründet, wie ich meine, eines der wichtigsten Organisationen damals, die sich auch immer weiterentwickelt hat bis heute, Nachfolgeorganisationen, weil die Frauenbefreiungsbewegung hat auch uns Männern in der Bewegung gewisse Sachen aufgezeigt, die wir anders machen hätten sollen. Gemacht haben, nicht gemacht haben, alles Mögliche. Mit der Frauenbefreiungsbewegung, das scheint mir noch wichtig zu sein, kam auch zum Beispiel hat die Frauenbefreiungsbewegung eine Demo organisiert vor einem beliebten Lokal in Zürich, weil dort Frauen rausgeschmissen worden sind, weil sie zu kurze Röcke angehabt haben. Also Mini-Röcke, Mini-Jupes heißen die auf Schweizerisch, Jupe, Französisch, Rock. Also die haben zu kurze Röcke angehabt, wollten dort irgendetwas trinken und sind rausgeschmissen worden. Ironischerweise aus einem Lokal, in dem sehr viele Szeneleute verkehrt sind, also die haben von uns gelebt. Und noch verrücktererweise haben die im ersten Stock oben ein Striptease-Lokal gehabt. Also während im ersten Stock Striptease gemacht wird von Frauen, werden Frauen im Parterre rausgeschmissen, weil sie zu kurze Röcke anhaben. Und das war die Frauenbefreiungsbewegung, die dort demonstriert hat, gegen das, mit unserer tatkräftigen Unterstützung. Wenn ich sage unsere, meine ich, dass ich einfach dabei gewesen bin. Ich war damals eine kurze Zeit lang bei der Revolutionären Marxistischen Liga dabei, ich wurde dann aber ausgeschlossen. Also war das ein kurzes Intermezzo dort. Wichtig, genau, ganz wichtig, was damals politisch noch gelaufen ist. Es entstanden selbstverwaltete Betriebe. Also die Leute haben gelesen, die Leute haben diskutiert und haben gehört, was es alles gibt und haben angefangen zu denken, was man alles machen könnte, was man alles tun könnte. Man könnte zum Beispiel den Arbeitsprozess unterbrechen und eine eigene Galerie aufmachen. Man könnte eine Filmproduktionsfirma aufmachen. Man könnte einen Film- und Videoverleih aufmachen. Das sind so Dinge, die passiert sind. Und natürlich ganz, ganz viele Kneipen. Und von diesen Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe, gibt es also Betriebe, die es heute noch gibt, in Genossenschaftsform. Zum Teil selbstverwaltet, zum Teil in Genossenschaftsform, aber mit einem Ausschuss, der dann beschließt. Es gibt eine Getränkefirma, die größte Getränkefirma in Zürich ist entstanden aus der Jugendbewegung, aus der 80er Jugendbewegung. Die beschäftigen heute 70 bis 80 Leute. Alle verdienen gleich viel. Also es sind immer noch Ideen, die da durchgesetzt werden, umgesetzt werden. Und die beliefern heute hunderte von Kneipen mit allen möglichen Getränken und natürlich jedes Fest, jedes Straßenfest, jedes Kiezfest, den 1. Mai, was weiß ich, also alle Veranstaltungen, die es da irgendwie gibt, bis hin zu den illegalen Bars, die es heute gibt in besetzten Häusern. Die ziehen natürlich ihre Getränke auch dort. Und all die sind bereit, etwas mehr zu bezahlen als bei verschiedenen anderen Getränkehändler. Begründung relativ einfach, weil die Lohnkosten wesentlich höher sind, weil ja alle gleich viel verdienen. Das heißt eben nicht alle gleich wenig, sondern alle gleich viel, wenn ja ein Geschäft gut läuft. Und eine Abgabe dafür, dass man die modernste Technik verwendet für Transport und so weiter, um Umwelt zu schonen. Also Dinge, die man fordert, auch versuchen umzusetzen. Es gibt ein paar Beispiele, wo das funktioniert. Nicht überall und nicht ohne weiteres. Kneipen, die es gibt, ja, gibt es auch. Auch solche, die schon seit Jahrzehnten so funktionieren. Das Restaurant der Roten Fabrik zum Beispiel funktioniert auf dieser Ebene. Und noch ein paar andere. Was gab es noch viel? Druckerei. Habe ich vergessen. Eine Druckerei, die gibt es heute auch noch. Die ist gegründet worden noch in den 70er Jahren, die Rohpress. Roh von Rot. Rohpress, die haben mit kleinen, ausgemusterten Offset-Maschinen angefangen. Da ging es damals darum, eigene Produktionsmittel zu haben, damit wir überhaupt unsere Flugblätter drucken können, weil es immer schwierig wurde und immer schwieriger wurde, Druckereien zu finden, die bereit waren, unsere Flugblätter zu drucken. Nicht, weil sie nicht unser Geld nehmen würden, sondern weil ihnen Kunden gedroht haben, die halt größere Umsätze machen. Und so entstand dann die Rohpress, die es heute noch gibt, mit modernsten Maschinen. Ebenfalls ist sie die erste Druckerei gewesen in der Schweiz, die ein Umweltzertifikat erhalten hat, weiß ich nicht detailliert, um was es dort geht. Auch schon in den 70er Jahren hat es die ersten Hausbesetzungen gegeben. Nicht dabei war damals ein Haus, das als Jugendzentrum oder autonomes AJZ irgendwie in Frage gekommen wäre, aus was für Gründen auch immer. Also das war zwar immer eine Forderung, aber es klappte nicht. Was mal besetzt worden ist, ist ein städtisches Jugendhaus, auf das wir nicht gut zu sprechen gewesen sind, weil es halt städtisch gewesen ist und weil das Programm, das sie dort angeboten haben, eher an einen Seniorennachmittag erinnert hat, als das, was wir gerne gehabt hätten. Hat sich heute geändert, das gibt es also auch immer noch, die machen heute ganz gute Sachen. Aber damals eben nicht, das wurde besetzt. Und das war, glaube ich, 73 oder 74. Und das gab dann auch einen ziemlich brutalen Polizeieinsatz. Da hat die Polizei ihr neues Polizeizentrum eingeweiht und gerade mal ausprobiert, wie sie diese Zellentrakte, die sie dort eingerichtet haben, für Demonstranten füllen können. Hausbesetzungen und dann das Wichtigste vielleicht aus heutiger Sicht. Damals wussten wir das nicht, dass das so wichtig wird. Wohngenossenschaften, also ich rede jetzt nicht von Wohngemeinschaften oder Kommunen, natürlich gab es die. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht erwähnt, selbstverständlich gab es die. Zürich war schon immer wahnsinnig teuer zum Wohnen. Wenn man wenig Geld hat, war es schon immer sehr, sehr extrem schwierig, sich eine eigene Wohnung leisten zu können, wenn man nicht sowieso bereit war, 100% zu arbeiten, um davon sich eine teure Wohnung leisten zu können, was wir damals nicht haben wollten. Also gab es Wohngemeinschaften, gab es zum Teil in fürchterlich abgewrackten Häusern, wie eine Art Zwischennutzung. Auch das Wort Zwischennutzung gab es damals noch nicht, heute ist das gang und gäbe. Es gibt heute Firmen, die bekannteste Firma, Fischer Immobilien, der, Der Steff Fischer, ein guter Freund von mir, war in den 80er Jahren ein Hausbesetzer. Und der führt heute eine sehr erfolgreiche Immobilienfirma, nicht in Genossenschaftsform, aber immerhin, wie ich mir sagen ließ, zu sehr anständigen Arbeitsbedingungen. Und seine Idee, mit der er sich eine goldene Nase verdient, ich mag es ihm gönnen, ist, dass er ja die Szene kennt, die Szene ihm nach wie vor irgendwie vertraut. Es gibt einige solche Figuren, ich bin auch eine von denen. Und er sagt, statt dass ihr Häuser besetzt und irgendwann wieder rausfliegt, rede ich mit dem Besitzer und versuche ihn dazu zu überreden, dass er das Haus nicht leer stehen lassen soll, bis mit dem Umbau oder dem Abriss begonnen wird, sondern eben eine Zwischennutzung macht zu günstigen bis sehr günstigen Preisen. Dafür seid ihr legal dort, ihr habt eine Kündigungsfrist und ihr bezahlt so wenig wie sonst nirgends auf dem Platz Zürich. Auch das funktioniert. Nicht alle sind glücklich über dieses, weil natürlich hat es etwas Defetistisches. Also natürlich hat es etwas, das natürlich sagt, du, wie verhinderst du jetzt Hausbesetzungen? Nur, wenn wir realistisch sind, ist es schon so, dass Hausbesetzungen die letzten paar Jahre zu einem reinen, meistens zu einem reinen Selbstzweck gekommen sind, mit fast keinem politischen Anspruch. Es geht einfach darum, günstig zu wohnen. Und wenn es nur für drei Monate ist, habe ich volles Verständnis dafür. Lieber wäre mir natürlich, wenn man auch politisch etwas damit machen würde, nämlich darauf aufmerksam machen, dass in der Gentrifizierung das Wohnen auf der Strecke bleibt, fast nicht mehr möglich ist. Das war schon in den 70er Jahren so und es sind dann halt immer mehr Leute, die eine Wohngemeinschaft machen wollten, aufs Land gezogen. Und also in Vororte von Zürich, wo es halt wesentlich günstiger war. Damals konnte man für Spottpreise irgendwelche aufgelassenen Bauernhöfe mieten zum Beispiel. Bis die Bauern dann darauf gekommen sind, dass sie jetzt das Land verkaufen wollen und dann über Nacht Millionär geworden sind. Aber das gab es also, Bauernhöfe kaufen und dann dort Landleben führen. Nur, das war von kurzer Dauer. Also wenn ich mir heute vorstelle, ich hätte das damals schon nicht machen wollen und viele Leute haben das gemacht und sind nicht glücklich gewesen. Die ersten paar Monate vielleicht. Du bist am Land und merkst plötzlich, du brauchst ein Auto. Du willst aber kein Auto, aber du brauchst eins, weil es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt in der Gegend. Oder im besten Fall gibt es einen, aber dann musst du am Abend um 8 Uhr den letzten Bus nehmen oder die letzte Bahn nehmen, damit du noch irgendwie in dein Gehöft kommst. Ja, und langweilig war es auch. Was willst du mit Tieren irgendetwas machen? Dann Bauer werden. Also es waren schon sehr wenige Leute, die dann diesen Weg gewählt haben, länger als für ein halbes Jahr oder so. Also die Leute kamen zurück nach Zürich, das ist auch recht so. Medien. Habe ich vorher schon erwähnt, dass ganz viele Zeitschriften und so weiter entstanden sind, autonome, selbstverwaltete Medien. Das war wichtig, weil die etablierten Medien sehr feindselig uns gegenüber eingestellt waren. Ich habe irgendwo einen Satz zitiert, glaube ich. Lohnt sich den schnell rauszusuchen. Die Blutnacht von Zürich. Schlagzeile im Blick, das Bandard Bild-Zeitung, vom 30. Juni 68, also nach diesem Globus-Krawall. Mit Blutnacht meinten sie natürlich nicht die Polizisten, sondern meinten die Demonstranten. Dann gab es aber auch solche Leute, die dann halt diesen Marsch, diesen berühmten Marsch durch die Institutionen angefangen haben. Und dieser Marsch schien am einfachsten bei den Medien möglich zu sein. Man stellt sich vor, also in den 70er Jahren gab es an der Universität keine Fakultät, wo man Journalismus lernen konnte. Es gab auch keine Fakultät an der Universität, wo man etwas mit Film machen konnte. Es gab die Kunstgewerbeschule Zürich, die hat eine Filmklasse eröffnet, die heißt heute Hochschule der Künste, Zürich, HGKZ. Und in 68 gab es den ersten Filmkurs, also für Leute, die Regisseure werden wollen, mit Film etwas machen wollten. Der dauerte 3 Jahre an dieser Kunstgewerbeschule und der wurde genau fertig in 69 und alle Leute, die den Kurs gemacht haben, haben irgendeinen Film gemacht über 68. Und daraufhin war die Reaktion der Schule, dass sie den Kurs wieder eingestellt haben. Also es gab genau einen Kurs, 68 bis 70 oder 67 bis 69, ich weiß es nicht genau, Entschuldigung. Jedenfalls diese eine einzige Kurs, es gibt darüber ein Buch mit einer DVD, wo all die Filme, all die Abschlussfilme drin sind. Und jeder Abschlussfilm handelte von 68. Oder? Also, und die haben gesagt, das ist ein Ort, da werden Revolutionäre ausgebildet, also sofort wieder schließen. Das heißt, ausgerechnet dann, als ich eigentlich irgendeinen Berufswunsch hatte, nämlich Filmemacher zu werden, gab es gerade gar nichts in Zürich. Konnte ich also nicht Filmemacher werden, so bin ich halt Fotograf geworden schlussendlich. Eine Ausbildung gemacht, eben an dieser Kunstgewerbeschule als Fotograf. Das noch als Zwischenbemerkung. Einige Leute sind dann bei den Medien gelandet, beim Tagesanzeiger zum Beispiel. Das war nicht schlecht, weil in den 80er Unruhen, jetzt komme ich dann langsam zu den 80er Jahren, den 80er Unruhen war es dann schon so, dass der Tagesanzeiger nicht mehr ganz so faschistoid geschrieben hat, wie noch wenige Jahre vorher, also wenige Jahre, 10 Jahre, 5 bis 10 Jahre vorher. Dazwischen etwas Wichtiges, die Anti-AKW-Bewegung. Und das war Höhepunkt, wie aber gleichzeitig auch Spaltung der Bewegung. Also währenddem ich gesagt habe, dass wir ziemlich gut zusammengearbeitet, natürlich gab es verschiedene Gruppen und so, es waren eh immer dieselben Leute. Zürich war noch praktisch von dem her, es war zu groß, um eine soziale Kontrolle zu haben über die Leute und dass du aufpassen musst, jeder kennt dich und was weiß ich und so. Also du hattest eine gewisse Anonymität, die hatte damals 400.000 Einwohner und es war gleichzeitig aber zu klein, um eine wirkliche Bewegung, wie sie in Berlin oder in Paris hatte, entstehen zu lassen. Es war eigentlich eine ideale Größe so. Und man wusste auch, wo man sich trifft. Es gab ja damals nicht Internet, wo man sich, es gab auch keine Handys, wo man sich schnell eine SMS geschickt hat, hey, wir treffen uns dann und dann dort und dort und so. Es funktionierte trotzdem relativ gut. Was es in den 80er Jahren gab an Kommunikationsmitteln, war eine sogenannte Telefonzeitung. Das war ein Anrufbeantworter mit 3 Linien. Und dort konnte man jederzeit die neuesten Nachrichten drauf sprechen und ankündigen, wann, wo, was läuft. Das ist genial. Das ist viel besser als ein Radiosender oder das Handy oder was. Das funktionierte relativ gut. Es wurde so 2-3 Mal stillgelegt von der Polizei, aber die brauchten dafür jeweils also die konnten das ja nicht selber stilllegen, die mussten zur Post gehen. Damals Telefonbetreiber war damals noch die Post, nicht private. Und die konnten ja nicht einfach sagen, stellt die Leitung ab, sondern sagten ja auf der Post, ja, wo ist eine richterliche Verfügung dafür? Also spontan ging sowas nicht. Nachhinein. Aber nachhinein gab es dann richtig, die haben gesagt, ja, aber jetzt, das ist ja gar nicht mehr auf dem Band, ich habe das angehört. Also ich kann das ja nicht jetzt abstellen, wenn das gestern auf dem Band war. Also das war ein bisschen kompliziert. Also das gab es als Kommunikationsmittel. Und die eigenen Medien natürlich, aber das habe ich schon erwähnt. AKW-Bewegung. Das ist so eingebrochen. Irgendwann hieß es wird ein Atomkraftwerk erstellt in Kaiseraugst, das ist in der Nähe von Basel. Und da wurde mobilisiert für eine Demo am 1. April 1975. Ich Ich habe eigentlich keine Lust gehabt, dahin zu gehen, weil es wahnsinnig ein hässlicher Tag war, eiskalt, regnerisch. Ich musste für meine Zeitung, ich arbeitete damals ja, als freier Reporter, aber auch regelmäßig für die sozialdemokratische Tageszeitung Volksrecht hieß die damals und für praktisch alle Medien, die irgendwie ein bisschen links waren, ein bisschen oder sehr, also war ich der Fotograf. Also ich musste dorthin gehen, weil die sagten, das gibt eine große Sache. Ich habe nicht daran geglaubt, dass das eine große Sache gibt. Was wollen die dort? Baumaschinen besetzen. Bin ich hingegangen, ja, Baumaschinen besetzen, das haben die gemacht. Am 1. April wäre nämlich Baubeginn gewesen. Und wir, also die Besetzer und Besetzerinnen, waren halt vor den Bauarbeitern dort. Das ist sensationell, die stehen früh auf. Und ich noch früher aus Zürich nach Basel mit meinem R4. Und dann sitzen die im strömenden Regen auf diesen Backern rum. Und die Bauarbeiten stehen auch im strömenden Regen rum und wissen nicht, was sie machen sollen. Und dann sagen sie, naja, warten wir mal bis Mittag, bis dann sind die durchgefroren und gehen wieder. Dann sind die in ihre Baracken gegangen, um sich trocken zu halten. Und dann kommen die um Mittag zurück und dann sind die nicht weg, sondern sind mindestens fünfmal so viele Leute dort, die auch rumstehen und auch auf den Maschinen rumsitzen und so weiter. Langsam kommt das Fernsehen, kommen die Medien, die traditionellen, nicht nur ich und so. Und ich bin dann auch geblieben, 2 Wochen lang. Weil es eine verdammt gute Stimmung war. Und da war irgendwie so die Stimmung so, dass man sagt, hey, wir können das Teil verhindern. Es kommen jeden Tag Leute und bringen uns Essen, laden uns zu sich nach Hause ein, dort aus dem Käffern, aus den umliegenden Dörfern, laden sich zu sich nach Hause ein, damit wir duschen können, machen uns Frühstück, was weiß ich, damit wir uns aufwärmen können. Und wir organisierten dann in der Wochenfrist eine Demo, dort auf dem Bauplatz. Da kamen über 20.000 Leute. Vom Mitglied der Revolutionär-Marxistischen Liga bis zum Mitglied des rechtsbürgerlichen Bauernverbandes war da alles versammelt. Ich habe meine Aufgabe relativ rasch gefunden. Ich habe meinen R4 umgebaut, sodass ich von hinten Dias projizieren konnte und bin mit dem R4 in den Dörfern rumgefahren. Und mit dem Megafon haben wir da ausgerufen, es gibt eine Diaschau, wie es ausschaut auf dem Platz. Man musste die Leute schon auch zeigen, dass wir eigentlich nicht so üble Kerle sind, wie natürlich in gewissen Medien und von Politikern erzählt worden sind, dass wir da jetzt die Terroristen von Kaiser Augst sind. Und dann gab es dann nochmal eine Demo, wo noch mehr Leute kamen. Dann gab es einen Infopavillon, der über Nacht abgefackelt worden ist. Merkwürdigerweise hat das die Leute gar nicht so wahnsinnig empört. Also der ist angezündet worden. Man weiß bis heute nicht genau von wem, man kann es sich vorstellen, aber der ist angezündet worden. Also Infopavillon, wo die Baufirma, Motor Columbus war die Baufirma, informierte aus ihrer Sicht über die Notwendigkeit dieses Atomkraftwerkes Kaiser Augst. Der Regierungsrat von Basel-Land, also Regierungsrat-Minister, Energieminister, Hunziker hieß der, Bruno Hunziker, der das Ganze gepusht hat, hat dann kalte Füße gekriegt und den Posten als Verwaltungsratsmitglied bei Motor Columbus übernommen. Da hat er mehr verdient als Minister und hatte diese ganze Scheiße mit den Demonstranten nicht mehr am Hals. Da hat sich also der Bundesrat eingemischt und hat mit einem Armeeeinsatz gedroht. Die Schweiz hat in dem eine gute Tradition. Die Schweiz hat wiederholt Militär eingesetzt, nicht gegen einen Feind, von dem die Schweiz angegriffen worden wäre, aber gegen den inneren Feind. Vor 100 Jahren, was jetzt auch Jubiläum ist, gegen den Landesstreik, also auf streikende Arbeiter wurde geschossen. In Genf wurde auf streikende Arbeiter geschossen. Also das Schweizer Militär ist bis jetzt 3-mal eingesetzt worden, immer gegen den inneren Feind. Und die haben also geschossen und mehrere Dutzend Leute erschossen. Arbeiter, die gestreikt haben. In den 30er Jahren und vorher. Und die haben also damit gedroht, die Armee einzusetzen, was merkwürdigerweise zur Folge hatte, dass noch mehr Leute auf die Straße gingen. Und irgendwann wurde es also so brenzlig, dass dann der Bundesrat zusammen mit der Basler Regierung Basel-Land unter Motor Columbus beschlossen hat, die Baubewilligung zurückzuziehen. Motor Columbus erhielt als Entschädigung vom Schweizer Staat 2 Milliarden Schweizer Franken. Ja. Und drin saß der Regierungsrat, der ehemalige Energieminister. Korruption gibt es in der Schweiz nicht. Man nennt sie einfach anders. 80er Jahre. Oh, ich muss mich beeilen. Gut, jetzt fangen wir mit den Bildern an. So, 80er Jahre. Kultur spielte plötzlich eine sehr, sehr große Rolle. Übrigens noch, ein Satz noch zu Kaiser Augst. Das war der größte politische Erfolg der außerparlamentarischen Linken. Ever. Das ist ganz klar. Also lassen wir die 2 Milliarden mal beiseite. Wir haben mit Beharrlichkeit, mit Zusammenarbeit, mit breiten Teilen der Bevölkerung und mit auch mit Militanz, ist ja immerhin das Infopavillon ist abgebrannt worden, den Bau des größten Atomkraftwerkes verhindert. Nicht so Gösgen. Gösgen haben wir gemeint, jetzt geht's los, jetzt verhindern wir Gösgen auch, ein zweites AKW. Dort ist von Anbeginn an, ich muss das jetzt noch anfügen, bevor wir zu 80 gehen, dort ist von Anbeginn an die Polizei mit allem aufgefahren. Ihr seht das nachher noch. Ich glaube, ich habe von dem, obwohl 70 ist, bin ich nicht sicher. Also mit allem aufgefahren, was sie irgendwie aufzufahren hatte, auch mit ihrer neuen Geheimwaffe, Gummigeschossen, die dort getestet worden sind. Neue Wasserwerfer, die wir noch nie gesehen haben. Und eine interkantonalen Polizeieinheit, also zum ersten Mal, also aus allen Kantonen, also in Deutschland sagt man aus allen Ländern oder allen Bundesländern, aus allen Kantonen Polizeieinheiten, nach Gösgen, Kanton Solothurn, aufgeboten worden sind, um die AKW-Bewegung totzuschlagen. Was ihnen auch gelang, aber erst nach überraschend langem Widerstand. Also es waren wirklich also barbarisch. Also man hätte meinen können, es stünde jetzt diese lang erwartete Revolution ins Haus, wie die da mit AKW-Gegnern umgegangen sind. Jetzt also 80er Jahre, Kultur, sehr, sehr wichtig. Forderung nach autonomen Zentren, wo man Kultur betreiben kann. Es gab damals, das Bild jetzt, Leben in die Tote Fabrik. Die Tote Fabrik heißt eigentlich Rote Fabrik, ist eine ehemalige Spinnerei und wurde damals genützt vom Opernhaus in den 80er Jahren als Lagerfläche. Und es gab eine Gruppe um verschiedene Leute, nicht mehr ganz junge, nicht mehr ganz junge, die die Forderung aufgestellt haben, aus der Roten Fabrik ein Kulturzentrum zu machen. Folge war, dass der Stadtrat, ihr wisst noch, die Regierung, Zürcher Regierung, Stadtrat, waren ja ein bisschen andere Leute in der Zwischenzeit dort, aber immer noch rechtsbürgerlich regiert, gesagt hat, ihr könnt in der Roten Fabrik ab und an eine Veranstaltung haben, in den Räumen, die nicht vom Opernhaus als Lager benutzt werden. Dann gab es 2, 3 Veranstaltungen dort und das ist so an einem Abend eine der ersten dieser Veranstaltungen. Dann gab es, mein Gott, ich habe wahnsinnig viele Sachen ausgelassen, I'm sorry. Dann gab es alles, was mit Verkehr zu tun hat, Umweltschutz und so, habe ich jetzt überhaupt nicht erwähnt. Also Kulturpolitik, dann gab es Leute, die gefunden haben, naja, also Rote Fabrik, schön und gut, aber das sind so die Kulturfuzis, wir wollen AJZ. Und dann ein wichtiger Zusammenhang, Dann kam Frühling, es gab Demos, eben auch wegen Verkehr, Abgas, Gentrifizierung, all diese Dinge, die immer schlimmer wurden. Aber es gab dann eine Demo, eben so eine Kulturdemo, weil das Opernhaus hat einen Kredit von 70 Millionen Franken bekommen für einen Totalumbau. Gut, ich habe persönlich eigentlich nichts gegen das Opernhaus, aber dagegen schon, dass die alles kriegen, was an Kultursubventionen vorhanden ist und wir Alternativkultur, in welcher Form auch immer, brosamen bis nichts. 80 gab es einen Stadtpräsidenten, Bürgermeister in Zürich, der öffentlich erklärt hat, Rockmusik ist keine Kultur. Das war wörtliches Zitat, das war so seine Vorstellung von Kultur, ja, oder von Nichtkultur. Also Schauspielhaus kriegt was, Neumarkttheater kriegt was, Opernhaus kriegt die Hälfte von allem. Es ist heute übrigens nicht anders. Ich habe jetzt den Vortrag hin, die neuesten Zahlen angeschaut, es ist eigentlich genau gleich. Was nicht gleich ist, ist, dass die absolute Zahl massiv erhöht worden ist. Also wird heute viel mehr Geld ausgegeben für Kultur, aber der Verteilschlüssel ist eigentlich derselbe geblieben. Die Etablierten, the winner takes it all. Das ist also heute noch so. Es wird heute auch viel mehr ausgegeben für Film und so, aber immer noch ein Bruchteil von dem, was Tonhalle, Schauspielhaus und Opernhaus vor allem bekommt. Das ist ungerecht. Vor allem bei einer elitären Kultur, wie Oper halt ist, wenn man die anschaut, welche Leute da hingehen. Und das wird ja auch zelebriert. Das ist der Anlass. Das wird ja auch zelebriert. Jeder einzelne Sitz im Opernhaus, an jeder Veranstaltung, wird mit 350 Schweizer Franken subventioniert. Und trotzdem bezahlst du mehrere hundert Franken Eintritt. Ja, gut. Dann gab es diesen 30. Mai 1980. Ich muss da nicht vergessen, dazwischen noch ein bisschen zu bewegen. 30. Mai 80 haben wir gesagt, ja. Da gingen 300 Leute auf die Straße, eine Demo vors Opernhaus gegen diesen Kredit mit der Forderung, wir wollen ein AJZ, wir wollen die Rote Fabrik, wir wollen was vom Kuchen, wir haben was zu sagen, wir sind genug selbstbewusst, wir haben genug Kunst, Kultur, wir haben bewiesen, dass wir was zu bieten haben, wir wollen auch Geld für das. Und da kam es halt zu dieser Demo vor dem Opernhaus. Ich will jetzt, die Bilder sind nicht in dem Sinn chronologisch, dass ich jetzt da so eine Bildgeschichte machen würde. Ja, zuerst noch das nette Bild, ein bisschen langsam habe ich glaub gemerkt, nochmal zurück. Das ist so ein Fest, ein Hippie-Fest, auch in den 80er Jahren. Gut, wir wollen also auch was vom Kuchen, okay. Die 300 üblichen Leute, also nicht wahnsinnig viel, erscheinen vor dem Open House mit Transparent, mit Plakaten, mit Kuhglocke und stellen die Forderung auf. Die Leute sind erschreckt, versuchen sich irgendwie da reinzumogeln und so, elegant angezogene, jüngere und ältere und ganz ältere Damen und Herren. Und plötzlich geht die Tür auf, also das große Tor vom Open House, so groß ist es auch nicht, und es kommt heraus, eine Hundertschaft Zürcher Polizisten. Die drinnen, es gab darüber Aufnahmen des Fernsehens, die lange nicht gezeigt werden durften im Film, wenn ihr morgen an den Film kommt, sind die Aufnahmen drin. Wie die drinnen in der Oper sich versteckt haben. Man muss sich das vorstellen, wir sind wieder zurück in den 68, wo sie Polizisten backstage versteckt haben, beim Jimi Hendrix-Konzert. Und wir sind jetzt im Open House, wo sich Polizisten im Open House versteckt haben, außer dass die jetzt natürlich mit Helm und allem Pipapo ausgerüstet gewesen sind, und warten auf diese Demo von 300 Leuten, und als die auf der Treppe sind und nach 5 Minuten noch nicht Lust gehabt haben, wegzugehen, kommen die 100 rausgestürmt und fangen praktisch sofort an mit einer Knüppelorgie. Was geschieht? Normalerweise laufen dann irgendwann die Leute weg. willst du ja nicht halb tot schlagen lassen. Dieses Mal nicht. Glückliche Zustände, glückliche Umstände. Man kann sowas nicht planen. Das hängt immer von Zufällen ab. Man kann sowas nicht wirklich planen. Erstens, die Leute rennen nicht weg, sondern ziehen sich zurück, um mit Pflastersteinen zurückzukommen. Die Wut war dieses bestimmte Level von bis hierher und nicht weiter war an dem Abend erreicht. Weil wenige Tage vorher wurden die Leute schon zusammengeschlagen, mit Tränengas abgespritzt, weil sie eine Straßenblockade gemacht haben wegen irgendeinem Verkehrsbauplan. Und jetzt stehen sie rum auf dieser Treppe und Bullen kommen raus und fangen an, auf sie einzuprügeln. Und da hat es Leute gegeben, ja, die haben gesagt, es reicht. Das heißt, die haben das nicht gesagt, sie haben es gedacht und gemacht und gehandelt. Es entsteht eine veritable Straßenschlacht, wie man sie so in Zürich vorher noch nie gesehen hat. Nämlich, die Leute wurden nicht weniger, sondern immer mehr. Was ist gleichzeitig geschehen? Gleichzeitig ist geschehen, dass wieder im Hallenstadion, genau dasselbe wie 68, wieder im Hallenstadion, ein Konzert war, und zwar vom Jimmy Cliff. Der hat die Stimmung gut angeheizt. Und die Leute, das Konzert war zu Ende, sind in die Straßenbahn, Sonderstraße, Extrastraßenbahn und so, die Leute irgendwie nach Hause fahren, so abends um 10 rum oder 11. Das weiß ich. Und die sagen sich, ja, jetzt gehen wir noch in die Altstadt, um etwas zu trinken. Und in der Altstadt war der Kampf los. Also Katz und Maus, Polizisten rennen wild durcheinander, null organisiert. Wir rennen wild durcheinander, genauso wenig organisiert. Völlig aus dem Häuschen, was geht hier ab? Aus den Kneipen kommen Leute und sagen, was, Bullen? Alkoholiker, Nicht-Alkoholiker, was auch immer, und fangen auf, mit Flaschen auf die Bullen zu knallen. Ja? Andere, die aus den Wirtshäusern kommen, nutzen die Gelegenheit und schlagen Scheiben ein, um sich mit Getränke einzudecken. Also es gab Plünderungen im Klartext. Es kommen mehrere tausend Leute von diesem Konzert, sagen, hey, da ist ja Stimmung, da läuft was. Es ist einfach total eskaliert. Bis in die frühen Morgenstunden. Und die Polizei war mehr oder weniger hilflos. Sie haben zwar massenhaft Tränengas verschossen, sie sind ins Lager gefahren und haben wieder eine Geheimwaffe geholt, nämlich CS-Granaten. Das ist eine Kriegswaffe, ist verboten, interessiert ja die nicht. Wir haben ja keinen Krieg, also gilt sie auch nicht, das Verbot. Das O-Ton-Einsatzleiter. Und ihre Gummigeschosse, die sie bisher nicht eingesetzt haben, mit Ausnahme 5 Jahre vorher an dieser Gösken-Demonstration, die haben sie also auf Lager gehabt. Also es gab eine ziemliche Schlacht, es gab Dutzende Verletzte, es gab einen toten Polizisten, der ist allerdings an einem Herzinfarkt gestorben, aber trotzdem. Zeitungen waren Außensicht, die Medien auch, fangen natürlich diese Dinge an und so. Und wir haben die Gunst der Stunde genützt und zu Vollversammlungen aufgerufen, eben weil die Bilder also ziemlich durcheinander sind, gehe ich hier jetzt nochmal schnell eins zurück oder zwei, so, das, und haben zu einer Vollversammlung eingeladen. Das war unsere Idee. Vollversammlung hieß, jeder kann kommen, wir reden über das, was gestern war und über das, was heute und morgen sein sollte oder könnte. Und an diese Veranstaltungen, die wir an unterschiedlichen Orten gemacht haben, das ist nicht die erste. Die erste haben wir im Volkshaus gemacht. Auch hier wieder, wie wichtig das ist, dass man Beziehungen hat, dass man ein Netz hat, wo man mehr oder weniger ähnlich tickt, wo man sich hilft, dass man eine Druckerei hat, der nicht als erstes fragt, bin ich mit dem einverstanden, was du geschrieben hast, sondern ja, ich druck das. Der nicht als Erster sagt, wer bezahlt die Miete für diesen Saal, sondern sagt, hey, es ist jetzt gilt es ernst, ihr könnt einen Saal haben. Das ist der Saal des volkshausgehörten Gewerkschaften, des Gewerkschaftsbundes, und dort finden alle möglichen Veranstaltungen statt, also von irgendwelchen kirchlichen Veranstaltungen bis zu Großkonzerten. Die haben viele Säle und so. Es ist heute wichtiger denn je, dieses Haus läuft irrsinnig gut. Es ist das Haus, das man noch bezahlen kann, sei es für eine größere Sitzung, kleine Veranstaltung, große Veranstaltung, egal wie oder was. Und damals waren die am gleichen Tag gesagt habe, ihr könnt die große Halle haben, es ist heute nichts, keine Veranstaltung los. In der Halle haben 2000 Leute Platz. Und sie war voll. Die VVs fanden wöchentlich mindestens zweimal statt, in einem Park wie hier. Es kamen unterschiedliche Leute, unterschiedlich vom Milieu her, unterschiedlich von der politischen Einstellung her und auch unterschiedlich im Alter. War sehr wichtig, sehr wichtig. Funktioniert eigentlich basisdemokratisch, das war nicht immer eine Freude. Ich bin kein großer Freund von Basisdemokratie. So lange diskutieren, bis jeder einverstanden ist. Es war also nicht immer eine Freude, aber es war halt so. Und natürlich gab es dann die Obermacker, die gut reden konnten, die mehr Einfluss gehabt haben als andere, die weniger gut reden konnten. Es ist halt so. Das Bild hier ist eines der großen Anlässe, und das fand eben unmittelbar nachher statt. Nämlich im April findet jeweils das Sechseläuten statt in Zürich. Das ist so eine Parade von alten Wagen, also sogenannte Zunfthäuser. Sagt das jemandem was ein Zunfthaus ist? Nicht sehr erfreulich. Also es ist das Fest des Bürgertums, um es kurz zu machen. Und wir haben natürlich mobilisiert, und es gab dann so absurde Bilder, dass vor dem Zug, die mit Pferdewagen und was weiß ich und Droschken und alten Uniformen und so, die vorbeimarschieren, lief eine Hundertschaft Polizisten in Vollmontur. Und das sind ja nur zwei so Schutzpolizisten, die eine Abschrankung schützen, und die haben mich gesehen, also er zumindest, und hat dann mit seinem Blumenstrauß, den er geschenkt bekommen hat, so auf mich eingeprügelt, bis da nur noch so ein paar Stängelchen draus geschaut haben, und sein Kollege dann hat, das reicht. Ist eines meiner Lieblingsfotos. Da sind man Polizisten nach dem Kampf oder vor dem Kampf, ich weiß es nicht mehr so sicher. Also auch die müssen mal ein bisschen Pause haben. Das ist so die Uniform aus den 80er Jahren, so sind die damals, so Kampfuniform. Das ist dann so ein Stadtrundgang, den wir gemacht haben, und das Schwein haben wir halt aus naheliegenden Gründen mitgenommen. Da eine Hausbesetzung. Die Frauen sind da schon drin und freuen sich darüber, und die Polizei steht irgendwie ratlos rum, und rundherum läuft eine Demo. Ja. Ist ein bisschen langsam. Ja. Muss ich schneller drücken halt. Also, wenn es kommt. Illegale Bars, auch ganz wichtig. Illegale Bars heißt, also wir reden immer noch von den 80er Jahren, und dann gab es diese Vollversammlungen und so weiter, aber es gab immer noch kein Lokal, das wirklich geöffnet hätte bis spät in die Nacht. Es gab mittlerweile Lokale, die bis 2 Uhr geöffnet hatten. Da kamst du aber nur rein, wenn du Bestechungsgeld an den Türsteher bezahlt hast. Was ich einmal gemacht habe, da habe ich ihm 50 Franken, damals wahnsinnig viel Geld, also eigentlich heute noch, gegeben. Und dann durfte ich 2 Wochen lang dann rein. Also war illegal. Also die Bar war nicht illegal, aber dass er Bestechungsgeld genommen hat, war natürlich illegal. Weil da stand also immer eine lange Schlange auf der Straße. Wenn fünf raus sind, kommt wieder fünf rein. In eine Bar. Und dann gab es natürlich geschäftstüchtige Leute, auch bei uns. Die haben dann so Bars eröffnet in irgendwelchen... Das ist eine Galerie zum Beispiel hier, die A16. Geführt als Galeriebetrieb, und nachdem die Galerie geschlossen hatte, haben die dann nur einen Barbetrieb gemacht. Es gab natürlich viel mehr Leute, die an die Bar kamen, als während der Ausstellung. Und es war ja ein bisschen eine Grauzone, weil eigentlich ist das Alkoholausschenken verboten gewesen, in privaten Räumen, also nicht in Nicht-Restaurants. Aber an so eine Vernissage durftest du natürlich schon Alkohol ausschenken. Aber du durftest das Hankium wieder kein Geld dafür verlangen. Aber das ist alles relativ kompliziert zum Beweisen. Also gab es dann Undercover-Polizisten, die sie der Bars unterwandert haben und dann zugeschlagen haben, als ihnen jemand gesagt hat, es kostet 5 Franken. Dann wurde das halt ausgehoben und geschlossen. Aber das funktionierte dann halt, dann gab es noch cleverere Open House, als die Polizisten da geräumt haben. Dann gab es halt noch cleverere Leute, die haben dann die ersten so Kreditkarten mit Magnetstreifen genommen, und da konntest du 50 Franken raufzahlen, dann wurde das gespeichert. Das heißt, du hast kein Bargeld mehr bei dir gehabt, wenn du die illegale Bar benutzt hast, sondern nur noch mit der Karte bezahlt, dann wurde das dort abgebucht. Das war der Mitgliederbeitrag für Mitglied zu sein in diesem Club, wo du kostenlos trinken konntest. Soll die Polizei das Gegenteil beweisen? Okay, also das ist jetzt das Bild da von diesem Dings da. Das ist so eines dieser Bilder, wir sind wieder da. Also du hast so eine Atmosphäre gehabt am Wochenende, du warst in der Stadt. Es liefen lauter Leute umherum, du weißt genau wo. Und du wusstest, irgendwas liegt in der Luft, aber du wusstest noch nicht was. Und plötzlich taucht irgendwo ein Lautsprecher auf, einer mit Megafon und so, und plötzlich kommen aus allen Löchern 100, 200, 300, 400, 500, dann noch die Zuschauer und so, und plötzlich hast du wieder eine Demo mit 1000 Leuten und läufst auf der Straße rum und rufst AJZ. Und immer mehr und immer mehr Leute und wahnsinnig brutale Polizei. Es gab Massenverhaftungen, es gab während diesen Krawallen, die 2 Jahre dauerten, gab es 400 Knochenbrüche bei Demonstrationen, offiziell 12 ausgeschossene Augen durch Gummigeschosse und 4000 Festnahmen. Man muss sich das mal vor Augen führen, in einer Stadt mit 400.000 Einwohnern. 4.000 Festnahmen und hunderte von Prozessen. Das ist eine Stunde später. Also wir haben vorher das Foto gesagt, wir sind wieder da, da hat es jetzt in der Zwischenzeit ein paar Striche mehr und so, und wir sind wieder da, die Polizei ist halt wieder da, die hat sich ihr Gebiet wieder zurückerobert. Und das war so das Katz-und-Maus-Spiel jedes Wochenende. Aber du konntest eigentlich keine größere Veranstaltung mehr machen in Zürich, wo wir nicht aufgetaucht sind. Presseball, der Anlass des Jahres. Da waren halt wir auch dort, da haben unsere Forderungen gestellt und so. Junifestwochen, okay, wir haben Junifestwochen gemacht in Wien. Wir haben einen Zug gemietet und sind nach Wien gefahren, weil Wien war Ehrengast an Junifestwochen in Zürich. Wir haben uns als Ehrengast nach Wien transferiert und haben dort eine Pressekonferenz abgehalten. Sieht man auch im Film einen Ausschnitt davon, wenn ihr das morgen euch antun wollt. Mein Favorit, mein Lieblingsbild, eigentlich von dieser ganzen Zeit. In der Zwischenzeit, der Druck wird also größer und größer, Millionen Schäden, Millionen Ausgaben für Polizeieinsätze, eine Justiz, die völlig überfordert ist, die sagt, hey Leute, so geht das nicht weiter, wir können ja nicht jedes Wochenende Hunderte von Leuten festnehmen. Und dann wird das AJZ eröffnet, was die Leute gefordert haben. Eine Woche nach Eröffnung findet die erste Razzia statt im AJZ mit Das ist das Bild davon. Man sieht links im Bild Gummigeschosse, rechts oben im, Mitte oben im Bild dieser Turm sind Granaten, abgeschossene Granaten, und diese großen Haufen hier sind CS und CN Tränengaskartuschen, hochgiftig. Der Wasserwerfer in Zürich, damals genauso wie heute, Zürcher Wasserwerfer, wird nicht mit Wasser befüllt, sondern mit einem Wasser-Tränengas-Gemisch. Ich habe mal mit einem deutschen Wasserwerferfahrer gesprochen, der als Verstärkung kam an das WEF, an das World Economic Forum. Und der hat mir erzählt, er sei völlig aus dem Häuschen, er sei total schockiert, er hätte sich überlegt, den Einsatz zu verweigern, als er mit seinen Schweizer Kollegen gesprochen haben und die ihn gefragt haben, was sie eigentlich in Baden-Württemberg für Tränengas verwenden in den Wasserwerfen. Und einer sagt, wovon redet ihr eigentlich? Wasser? Er sagt, ihr habt hier kein Tränengas beigemischt. Die hätten ihn dann ausgelacht. Das ist kein Witz, das ist ein ernstes Gespräch gewesen. Ich habe übrigens noch anderes auch noch auf Lager, mit Gespräch mit deutschen Polizisten. Nicht heute, 80er Jahre. Als nämlich das bayerische Innenministerium in Zürich von der Zürcher Polizei Gummigeschossgewehre bestellt hat. Weil die waren führend ja in dem, ja. Die haben das bestellt, die Zürcher haben geliefert und die Gewerkschaft der Polizei hat gesagt, wir setzen das nicht ein, wir verweigern das. Und das gilt bis heute. Die sind wieder zurückgeliefert worden nach Zürich und immer noch im Gebrauch. Aber jetzt mal zu dem Bild, das ist doch alles eingesammeltes Zeug. Alles was? Das ist eingesammelt, die sind ja ausgebrannt. Ja, genau. Und die Gummigeschosse liegen ja dann auch irgendwo rum. Und dann haben wir noch, das sind auch noch rechts im Bild Kartuschen und unten auch, das sind alles abgeschossene Kartuschen. Hunderte. An einem Tag, an einem Einsatz eingesammelt und das soeben eröffnete AJZ, was soeben gerade eröffnet worden ist. Und dann gab es eine Razzia und dann hat die Polizei das schon mal geschlossen, dann gab es wieder eine Demo, dann wurde es wieder eröffnet und so weiter und so fort. Das lief etwa 2 Jahre lang so. Und nach 2 Jahren hat der Stadtrat beschlossen, das Gebäude wird abgerissen. Und dann kamen eines Morgens die Backe und das Gebäude wurde abgerissen. Mehr darüber ebenfalls auch im Film morgen. Kultur, also an diesen, das ist auch aufgenommen in einem Park, an so einer Vollversammlung. Ja, da haben wir halt unsere Kultur auf die Straße gebracht und das dort halt gezeigt. Jetzt in 2 Minuten muss ich aufhören, das heißt, ich höre jetzt eigentlich auf. Es gäbe noch viel zu sagen. Das ist diese Razzia, die ich vorher erwähnt habe. Das können wir uns noch, naja, es ist halt leider durcheinander. Okay. Ah, Fernsehaktion vor dem autonomen Jugendzentrum. Also da haben wir abends ein Dutzend Fernseher auf die Straße gestellt, die verkabelt, die haben alle funktioniert, ja. Die haben alle funktioniert und wir haben uns auf die andere Seite hingesetzt und ferngeschaut. Und auf der gegenüberliegenden Straße kam dann die Straßenbahn und so weiter. Und die Bullen mussten irgendwann die Fernseher wegtragen und weil da die ja noch funktionierten, haben die natürlich nicht einfach wegschmeißen können, weil es ist ja noch heikel, sie mussten die dann wegtragen. Und das ist der Morgen des Abbruchs des AJZ. Und das war auch so ein AJZ, die Stadt hat dafür Geld ausgegeben, 40.000 Franken für die Renovation. Das ist eine völlig absurd lächerliche Summe. Die Glasscheiben, die man ersetzen musste, kosteten mehr. Oder? Bevor ich aufhöre, All das, was ich für die 70er Jahre gesagt habe, gilt ja irgendwo auch für die 80er Jahre natürlich. Außer, dass es professionalisiert wurde, dass die Gentrifizierung massiv zugenommen hat. Und jetzt am Schluss noch etwas Böses. Zürich hat seit 28 Jahren eine rot-rot-grüne Regierung. Das heißt, 90 wurde in Zürich eine rot-grüne Mehrheit gewählt in den Stadtrat und also ins Parlament und in die Exekutive. Eine rot-grüne Mehrheit. Das heißt, sie bestand aus Sozialdemokraten und aus Grünen. Und die Minderheit, wir haben ja zur Konkordanzregierung, auch im Kleinen, also es gibt da noch zwei Sitze, die vom Bürgerlichen besetzt sind, aber die natürlich nie die Mehrheit haben, wenn sie sich wirklich mal irgendwie wollen setzen. Und seit zweiter Legislaturperiode jetzt, ist noch ein Alternativer gewählt worden. Also die AL ist auch vertreten, alternative Liste. Also mit Rot-Rot meine ich nicht die Kommunistische Partei oder so, das ist völlig bedeutungslos heute, die PDA, sondern eben die AL. Und die ist seit sechs Jahren in der Stadtregierung. Und die haben dem neu gewählten, alte Freund von mir, dem Richi, natürlich das Amt zugeschanzt, auf das er total heiß gewesen ist. Der wurde nämlich Polizeichef. Und er ist jetzt gerade abgesetzt worden als Polizeichef. Also von der rot-rot-grünen Regierung ist ihr rot-roter Polizeichef von der eigenen Regierung abgesetzt worden, sowas gab es noch nie in Zürich. Das heißt, er ist immer noch Minister, aber nicht mehr zuständig für die Polizei. Was da die Gründe sind, könnte ich jetzt darüber einen separaten Vortrag halten, mache ich nicht. Wir können ja unten in der Kneipe vielleicht, wenn das jemand noch interessiert, noch weiter darüber diskutieren. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.